WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 5050. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, ganz pünktlich. Freitagnacht. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, egal über welches Thema, dann meldet euch unter unserer bekannten Nummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf eure Anrufe und eure Themen. Und jetzt bin ich gespannt und freue mich auf Jasmin. Jasmin ist 24. Guten Morgen, Jasmin. Hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ach, ja. Ja. Über was reden wir? Ja, also es geht um das Thema, ich bin seit 7 Jahren in einer Beziehung. Mhm. Wir wohnen auch zusammen, wir sind verlobt, ich und mein Verlobter. Mhm. Ich habe vor ungefähr 4 Monaten jemanden kennengelernt. Ja, jetzt ist das leider so, dass ich mich total verguckt habe in diesen Typen. In den neuen? Genau. Wir haben auch was miteinander. Das wollte ich gerade fragen, ob schon was passiert ist. Ja, leider ja. Also es macht mich nicht ganz glücklich, aber ja, es ist da was passiert. Was ist denn passiert? Ja, also wir treffen uns und also wir haben uns ja erstmal gedatet und so weiter. Und dann kam es zu einer, ja, sexuellen Prozedur. Es kam zu einer sexuellen Handlung. Ihr habt euch angefasst. Ja. Überall. Genau. So. Einmal bisher? Bitte? Einmal bisher? Nee, schon mehrmals. Es geht jetzt über, ja, 2 Monate, dass wir dann uns treffen, was miteinander haben. Mhm. Und ja. Und dieses weiß natürlich dein Verlobter nicht. Nein, er weiß nichts. Und das ist ja das Schlimme, dass ich mich total schlecht fühle dabei. Und also ich und mein Verlobter haben auch schon länger nichts mehr. Mhm. Und wenn wir dann was haben, in gewissen Abständen, in Monaten, dann, ja, dann hoffe ich, dass es immer gleich zu Ende ist. Und das ist gar nicht schön. Also es fühlt sich nicht gut an. Du hast keine Lust mehr auf ihn. Ja, genau. Nicht mehr. Nee. Bist du denn in diesen neuen Mann wirklich verliebt? Ja. Oder ist es eine reine Sexgeschichte? Ja, das ist ja, da bin ich mir noch ganz unsicher. Ich weiß es nicht. Also ich bin mit meinen Gefühlen auch sehr unsicher, was ich empfinde. Ob ich überhaupt, ja. Hast du denn wenigstens deinem, ich nenne ihn mal deinem Lover, dem Geliebten, hast du dem rein Wein eingeschenkt, dass du in einer festen, langjährigen Beziehung bist? Nein. Nein. Das ist ja das Schlimme. Das ist auch wirklich sehr anstrengend. Mhm. Du belügst also beide Männer. Ja. Und betrügst letztendlich beide Männer. Ja, und es läuft, ich kann nachts nicht schlafen und das ist wirklich ganz schlimm momentan. Ja, aber diesen Zustand kann man ja schnell verändern. Ja. Indem man klare Verhältnisse schafft. Richtig. Im Moment lavierst du rum und bist taktisch. Mhm. Ne, du hältst dir den anderen, den alten warm. Ja. Probierst den neuen so ein bisschen aus und holst dir da die Rosinchen und hier die Rosinchen und lässt es dir im Moment gut gehen, obwohl es dir nicht gut geht dabei. Nicht wirklich. Ja, genau. Ja. Ist denn der Neue richtig verliebt in dich? Ja, das ist er. Das heißt, der würde gerne mit dir schon sich weiter annähern? Ja, ja, genau. Und er ruft auch so oft an und ich kann ja nicht so oft rangehen und dann muss ich mir immer was ausdenken. Und will der dich denn nicht auch mal zu Hause besuchen zum Beispiel? Das will er auch. Das möchte er. Und was sagst du dann? Da du ja mit deinem Freund wohnst, ist das ja in der Tat sehr schwierig. Was sagst du ihm dann? Ja, das ist noch nicht geht. Also ich kann da keinen Grund nennen. Das ist ja das Blöde für ihn auch. Aber der muss doch mittlerweile irgendwie ein bisschen skeptisch werden. Ja, ja. Ich meine, 4 Monate, 2 Monate schon Erotik. Ja. Jasmin, also da muss jetzt was passieren. Ja. Kein Mitleid mit dir. Das hast du selbst eingebrockt. Ich würde an der Stelle erstmal wirklich diese alte Beziehung auf den Prüfstand stellen. Was will ich da überhaupt noch? Der Sex läuft nicht mehr. Da hast du keinen Bock mehr drauf. Nee. Wie ist es sonst, das Verhältnis zwischen dir und deinem Verlobten? Also wir verstehen uns eigentlich noch ganz gut. Also ich habe das Gefühl, dass wir Freunde sind. Okay. Ich vermisse ihn auch ab und zu mal, aber es ist nicht mehr so wie früher. Nee. Okay. Die Sache ist für mich klar. Raus aus der Beziehung. Okay. Völlig klar. Wenn du das so definierst, wie du es gerade gesagt hast, heißt das für mich eindeutig, mach einen ehrlichen Schnitt in deinem Leben, geh raus aus der Beziehung und dann kannst du immer noch überlegen, ob du dich auf die neue einlassen willst oder nicht. Mach es nur schnell. Jeder Tag ist ein Tag Lüge mehr. Ja, das stimmt. Und irgendwann werden die beiden dich fragen, wieso, überhaupt auch dein neuer Freund wird dich fragen, wieso sagst du mir nicht die Wahrheit? Ja. Vielleicht riskierst du sogar, dass der Neue weg ist vor Wut und Zorn und Enttäuschung. Ja, das kann ich dann auch vollkommen nachvollziehen. Deswegen mach mal reinen Tisch und nicht mal, sondern mach jetzt reinen Tisch. Ja, das ist ja auch das, ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Ich habe das ja schon mal ausprobiert. Ich habe zu ihm gesagt, das geht nicht mehr, ich liebe dich nicht mehr. Und dann wurde er akzeptiert es nicht, er kann es nicht akzeptieren. Jasmin. Er sagt, nein, das kriegen wir hin. So, Jasmin, was ist da schwer dran? Da sagst du, ich habe einen neuen Freund. Ich habe ein Verhältnis. So einfach ist das. Und dann kracht's im Gebälk. Ja. Und dann kommt ihr ins Gespräch und daraus wird etwas entstehen. Und deinem neuen Freund musst du dringend auch sagen, dass du einen Verlobten hast. Okay. Aber schnell, jetzt dieses Wochenende. Keine Zeit vertrödeln. Ja, aber wenn ich ihm das dann sage, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass er dann nicht mehr da ist. Dann soll es so sein. Dann musst du die Konsequenzen auch daraus ziehen. Und ich glaube, letztendlich ist es gar nicht so schlimm für dich. Ja. Mehr kann ich dir nicht sagen, Jasmin. Okay. Ja. Du musst jetzt handeln. Ja, auf jeden Fall. Ich träume ja schon nachts von der Situation, so schlimm. Ja, klar. Wäre mir auch äußerst unwohl in deiner Haut. Ja. Weil man will sich ja selbst im Spiegel anschauen können. Ja. Das kannst du im Moment nicht gut, finde ich. Nee. So. Du musst handeln. Ich wünsche viel Glück. Ja, danke. Jasmin. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Übrigens, was ich euch sagen möchte, wir hatten ja vor ein paar Wochen das Thema Geld. Und in dieser Sendung Geld hat Erika angerufen, eine sehr nette alte Dame, die berichtete, dass sie sehr, sehr wenig Geld hat und mit dem Geld hinten und vorne nicht auskommt und sogar ihre kleine Katze nicht mehr richtig versorgen kann. Daraufhin gab es eine Welle, aber wirklich eine Welle der Hilfsbereitschaft von euch. Dafür möchte ich mich im Namen von Erika sehr, sehr herzlich bedanken. Wir haben mittlerweile so viele Hilfsangebote und so tolle Vorschläge bekommen, dass ich euch bitten möchte, diesbezüglich nicht mehr zu schreiben und auch keine Angebote mehr zu machen, weil Erika wird jetzt gut versorgt sein. Es ist schon erstaunlich für uns, dass so viele Wochen danach immer noch die Angebote und die Mails und die Briefe kommen. Vielen, vielen, vielen Dank an euch. Das haben wir ja schon einige Male hier erlebt, wie hilfsbereit das Publikum dieser Sendung hier ist, wenn wirklich bedürftige und arme Menschen anrufen. Das ist sehr rührend. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht werden wir mit Erika auch nochmal hier sprechen und dann kann sie uns auch ein bisschen erzählen, was dann so alles geworden ist. Also bitte nichts mehr schicken und nichts mehr anbieten. Es ist alles gut jetzt. Vielen, vielen Dank. Hier ist Laila, 24, hallo. Nein, 22. Hallo Laila. Klack, hallo. Rumpel. Ja, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sehr gut, ich höre dich auch. Laila, 22 Jahre alt. Das ist richtig, genau. Und weswegen rufst du an, Laila? Ja, ich habe mal so angerufen, um mal so ein bisschen so von meinem Leben zu erzählen. Ich arbeite nebentätig als Domina aufgrund dessen, dass ich eine ziemlich sadistische Ader habe und auch froh bin, dass ich die ausleben kann. Du arbeitest nebentätig als Domina, das heißt, du hast einen Hauptberuf? Genau. Aber das ist, möchte ich am besten gar nicht nennen. Ich habe auch kein Studio oder so. Ich mache das alles ganz diskret, so dass ich auch nicht wiederzuerkennen bin. Das ist okay. Mir ganz wichtig. Und den Hauptberuf möchtest du auch nicht nennen, in dem du tätig bist? Nein, den möchte ich nicht nennen. Okay. Auf gar keinen Fall. Mhm. Wie lange bist du schon nebentätig, Domina? Das fing an, als ich, also ich bin im Juni 18 geworden, im Jahr 2010 und habe dann im späten Sommer, im September, so 3-4 Monate danach sozusagen direkt angefangen. Mhm. Das heißt, du gehst deine normalen Tätigkeit, einen 8-Stunden-Tag, dem gehst du nach. Genau. Und dann machst du abends und an Wochenenden bist du als Domina tätig. Genau, das ist richtig. Wie genau und wo bist du tätig? Also ich werbe jetzt nicht in Zeitungen oder so. Ich habe da ein ganz gewisses Portal, wo ich werbe, wo ich auch regelmäßig online bin. Und also dort bin ich dann auch fast täglich online. Es kommt natürlich nicht jeden Tag zu einem Termin. Also es gibt ja nur alle Termine, zu denen du kommst, oder kommt jemand zu dir nach Hause? Nein, also zu mir nach Hause auf gar keinen Fall. Mhm. Ich gebe gar keine meine Adresse oder sowas. Ich habe da eher die Möglichkeit, ich habe eine Freundin, die wohnt nicht ganz so weit von mir und sie hat damit weniger ein Problem, weil sie dadurch dann auch die Möglichkeit, ich habe ihr das angeboten, stündlich 40 Euro zu geben. Mhm. Und bei ihr wäre das sozusagen dann möglich, wenn meine Kunden sozusagen nicht besuchbar sind, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und das kommt dann auch oft vor. Ja, klar. Ja. Was genau bietest du den Kunden an? SM ist ja ziemlich vielseitig, ne? Ich habe gewisse Tabus natürlich. Also SM gibt es natürlich auch mit viel Erotik und was auch in Sex geht, aber damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Also ich bin überhaupt nicht berührbar. Ich biete keine Befriedigung mit Hand, mit Mund oder mit sonst irgendwelchen Körperteilen an. Also das ist ganz ausgeschlossen. Eine Domina, die ganz clean ist. Ganz genau. Ja, was bietest du an? Was machst du mit den Männern? Ich bin, wie gesagt, sehr gerne sadistisch. Ich liebe es, wenn jemand, dann natürlich sehr masochistisch veranlagt ist, also viel Schmerzen aushält. Du schlägst die Männer. Du quälst die Männer. Ja, es gibt ja nicht nur Schlagen, es gibt ja auch noch Auspeitschen, dann gibt es auch noch bis hin zu Nadelungen, dann gibt es bis zu extreme Penetration, Analdehnungen etc. etc. Also extreme Penetration, was ist das? Das meinte ich mit Analdehnungen. Ach so, das ach so, okay. Ist ja schon extreme Sachen, wie Fisting oder sonstige Sachen. Das führe ich natürlich alles unter höchste Hygiene. Ich muss aber nachfragen jetzt. Du machst extreme Analdehnung. Das heißt, was machst du denn da dann bei den Männern? Es gibt dann viele, sage ich mal, ich nenne die gerne Sissies. Sissies, ja. Meine kleine Sissy, meine kleine Bitch, sage ich mal. Und die hält dann sozusagen ihren Arsch für mich hin. Ich Da ist ja noch eine dritte Person dabei, oder wie? Das verstehe ich jetzt nicht. Wer ist die kleine Fifi? Das ist die mein Kunde dann, den benenne ich. Ach so, der ist den Kunden. Okay, alles klar. Ja. Genau, der ist dann meine kleine Bitch sozusagen. Ja, also ich bin dann das Oberhaupt natürlich und er ist sozusagen auch wie eine kleine Feminisierung, könnte man dann auch sozusagen. Mhm. So. Wer dehnt denn dann den Anal bei dem Fifi? Jetzt wollen wir es aber genau wissen. Es gibt von Analplugs bis hin zu, sagen wir mal, natürlich mit Handschuhen, dann mit Fingern, dann bis hin zu Faust. Ach so, so nah gehst du dann doch ran. Du berührst diese Menschen dann schon. Mit Handschuhen natürlich. Handschuhen. Also ich fasse jetzt nirgendwo, ich habe ja auch Fingernägel, ich will ja nicht, dass irgendwas kommt. Okay. Also das ist mir schon ganz wichtig. Ich verstehe, wir können uns das jetzt schon ausmalen. Was sind so extreme Sachen, ganz extremste Sachen, die du mit den Männern machen? Also extreme Sachen sind dann schon so, ich sag mal, schon so ekelhafte Sachen, ne? Zum Beispiel so vor 3 Tagen hatte ich so einen, der hat mich angeschrieben mit der Anfrage mit dem Betreff Pussyduft. Da ging es um Folgendes. Also er steht jetzt nicht auf Blut oder sowas, aber also auf Periodenblut, aber er steht darauf, wenn Tampons mit Pussyduft gefüllt sind. Kennen wir nicht sowas? Kennen wir nicht sowas Ähnliches aus dem englischen Königshaus? War da nicht so eine Fantasie? Irgendwas war da. Egal. Weiß ich nicht. Egal. Keine Ahnung, das kann gut sein. Ja. Also ich kann ich mir gut vorstellen, weil die aus dem englischen Königshaus, ich wollte gerade nochmal sagen, die meisten Kunden, Leute, die zu mir kommen, sind ja selber in der führenden Position, sind ja meistens selber dabei, Anweisungen zu geben und sowas. Und dieses Klischee stimmt, das sind Leute, die in gehobenen Positionen sind, die Kohle haben, die Macht ausüben, die in der feinen Gesellschaft agieren und die kommen dann zu dir und lassen sich ihren Anus dehnen, so in der Richtung. Nicht zu 100%, aber sagen wir mal so 50-50. Also zu den Anfragen, die wirklich kommen. Ich habe jetzt auch keinen Angebotspreis oder sowas. Also zu mir, wenn schon jemand zu mir kommt und fragt nach einem Angebotspreis, weil er Hartz-IV-Empfänger oder Student ist, dann antworte ich auf sowas erstmal gar nicht. Also auf so einem Niveau gebe ich mich das gar nicht herab. Deswegen könnte ich schon von mir aus sagen, dass bei mir ab 60% der Leute auf jeden Fall in höheren Positionen stehen, auf jeden Fall. Was hast du mit dem Tampon-Fetischisten gemacht? Ja, da bin ich gerade am Aushandeln noch, wenn ich ehrlich bin. Sag mal, ich habe Ich hab neulich etwas gelesen, da ging es darum, auch in so einer Session, dass jemandem die Luft entzogen wurde mit einer Plastiktüte und der dadurch geil wurde. Kennst du sowas auch? Das war meine allererste Session, die ich Das war deine allererste Session? Das hatte ich, glaube ich, sogar mit einem, eben gerade, was heißt glaube ich, habe ich sicherlich gerade mit einem Mitarbeiter von Ihnen noch gerade erzählt. Das war meine das allererste weiß ich Session, die ich hatte. Ja. Dadurch war ich eigentlich schon ziemlich abgehärtet. Da ging es genau um dieses, das nennt sich Atemreduktion. Erzähl mal genau, was du da gemacht hast. Also ich war ja, wie gesagt, ganz unerfahren. Er hatte schon alles für mich vorbereitet auf den Tisch und einen Stuhl daneben gestellt und sagte mir, was ich einfach zu tun habe. Ich sollte ihn anbinden. War der Mann nackt? Er hatte eine Unterhose an. Okay, du solltest ihn anbinden am Stuhl. Ich sollte ihn am Stuhl anbinden, genau. Und ihm dann die Plastiktüte über den Kopf ziehen und dann mit dem Henkel so weit wie möglich zubinden, um dann sozusagen seinen Atem zu reduzieren. Und dann je nach Empfinden natürlich loslassen. Er sagt, er ist einiges Hartes gewöhnt. Also er ist auch schon mal ein paar Mal umgekippt. Wenn ich erste Hilfe schon mal geleistet habe, dann wird das für mich kein Problem sein. Ich hatte erstmal voll den Schock. Ich dachte mir, okay. Das glaube ich. Da hat man doch Angst, dass man so jemanden umbringt. Genau, das war mein erster Gedanke. Ich denke mir so, nicht, dass ich jetzt die Kontrolle über mich verliere, aber so, dass ich wenn du ein paar Sekunden vielleicht zu lange zudrückst, diese Plastiktüte, erstickt der. Oder wird ohnmächtig. Mir war das schon ganz wichtig, mit demjenigen Augenkontakt währenddessen zu halten. Es war schon mal das Gute, dass die Tüte durchsichtig ist, sodass ich immer wieder in seine Augen sehen konnte. Als die Augen schon ziemlich dunkelrot geworden sind und seine Hände schon langsam dunkler geworden sind und ich habe halt gesehen, dass weniger Sauerstoff im Körper vorhanden war, habe ich die Tüte losgelassen. In diesem Moment ist er auch noch kurz weggetreten, aber er war innerhalb von 3 Sekunden wieder da und somit war auch alles geschafft, was geschaffen werden sollte und ich war wieder bei der Sache sozusagen. Macht man oder wollte der, dass du das einmal machst oder mehrfach hintereinander? Das war schon in Ordnung für einmal, weil ich habe ihm auch gesagt, dass ich ziemlich neu bin. Das war meine erste Session, das wollte ich ihm jetzt nicht direkt auf die Nase binden, aber ich habe ihm gesagt, ich habe sowas bisher noch nie gemacht. Und kommt das öfter vor, diese Wünsche? Diese Atemreduktion mit der Tüte selten eher. Also es gibt viel Atemreduktion im Sinne von Face-Sitting. Das bedeutet mit dem Arsch aufs Gesicht setzen. Das mache ich auch, aber nur angezogen. Also mit Leggings oder Jeanshose. Dann kann man sozusagen auch den Atem reduzieren. Oder durch Würgen hatte ich auch schon mal. Also diese erste Geschichte, die du gerade erzählt hast, mit der Plastiktüte, geht diese Lebensangst, die die Person ja dann hat in dem Moment, weil die Person hat ja auch Angst zu ersticken, geht die einher mit einer sexuellen Erregung, gar einer Erektion? Er ist gekommen, ja. Er ist sogar gekommen? Während dieser Aktion? Genau. Das heißt, er hat sich selbst befriedigt dabei, oder wie? Ich habe ihn seine Hände so binden können, dass er sich über seine Unterhose ein bisschen reiben konnte. Aber er hat auch gesagt, er hat bestimmt 2 Wochen davor sich nicht mehr unten befriedigt. Von daher war das auch zu erwarten eigentlich. Das ist ja alles sehr heftig, sehr krass. Das passiert tausendfach unter deutschen Dächern und überhaupt unter allen Dächern der Welt. Macht dir das Spaß, sowas mit den Männern zu machen? Also sowas Extremes macht mir eher Spaß als so etwas Normales, weil ich weiß nicht, ich suche gerne diesen Augenkontakt. Mhm. Ich finde das ganz spannend, diesen Personen in die Augen zu sehen und irgendwie zu sehen, wie dieser Mensch, wie jeder Mensch an sich, psychisch darauf und auch physisch darauf reagiert. Erregt es dich sexuell auch? Sexuell nicht, eher psychisch irgendwie. Bist du solo? Nein. Nein? Weiß dein Freund, was du machst? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Lange genug zusammen, dass wir auf jeden Fall darüber reden können. Und das ist für ihn okay? Im Sinne von, ich bin nicht von ihm abhängig und er verdient genug, ich verdiene genug. Wir beide unterstützen uns, soweit es geht. Und, also, ja. ihr habt euch arrangiert. Schlussfrage, ich komme zu dir. Nur jetzt als Theorie, ich stehe wirklich nicht auf sowas und will einmal Tüte haben. Also Tüte. Wie hast du es gerade gesagt? Atemreduktion, ne? Atemreduktion. Ich will einmal bitte Atemreduktion mit Plastiktüte. Was kostet das? Es kommt auf die ich habe da eher so meine Stundenpreise. Also eine Stunde kostet 180. Mhm. Darunter gehört eigentlich alles. Außer KV. KV ist eine Abkürzung für Kaviar. Mhm. Und das ist wirklich das Allerschlimmste und Ekligste, was man sich so vorstellen kann? Also mit Womit. Mit Womit. Ja, genau. Ja. Womit ist fast genauso schlimm, finde ich. Das was? Ist römische Dusche. Was heißt das? Ankotzen. Achso, okay. Wollen wir nicht vertiefen. Liebe Leila, du bist mit dir im Reinen, was du da machst, ist dein Ding? Auf jeden Fall, ja. Du hast uns ein bisschen aus deinem Berufsleben, aus dem einen Berufsleben erzählt. Natürlich wäre ich sehr gespannt, was für einen wahrscheinlich völlig normalen, braven, bürgerlichen Beruf du hast. Aber ich verstehe vollkommen, wenn du das nicht sagen möchtest. Ich wünsche dir alles Gute und dass dir nie was passiert bei diesen Dankeschön. Begegnungen. Einen schönen Abend. Dankeschön. Ein schönes Wochenende. Danke dir auch. Tschüss. Ciao. 1.22 Uhr. Hier ist Maria. Maria ist 18. Guten Morgen, Maria. Hi, Domian. Hi, Maria. Um was geht's bei dir? Und zwar geht es bei mir um Asylbewerber. Ah, inwiefern? Und, warum interessiert dich das Thema so? Meine Mutter ist mit einem Asylbewerber zusammen. Mhm. Seit wann schon? Schon 1,5 Jahre. Woher kommt der Mann? Weit aus. Aus Senegal. Mhm. Und zwar haben sich meine Eltern letztes Jahr getrennt. Mhm. Und die Scheidung ist aber noch nicht durch, weil es muss ja immer einvernehmlich sein. Aber das war es nicht, weil mein Dad hatte was dagegen. Und deswegen sind wir ja diese zwei Jahre... Moment, wer hatte was dagegen? Mein Vater. Ach so, okay. Hm. Ich habe Dad gesagt, sorry. Da gibt es ja dann diese zwei Jahre, die, ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber die man halt dann getrennt leben muss, bevor es zur richtigen Scheidung kommt. Ist er, ich frage mal eben nochmal ein bisschen rückwärts, ist er hier anerkannt worden durch die Heirat mit deiner Mutter? Nee, die haben ja eben noch nicht geheiratet. Das kommt noch. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Entschuldige, da bin ich jetzt nicht ganz mitgekommen. Erzähl es bitte nochmal. Ja, die sind nur zusammen. Ach so, okay. Mhm. Aber meine Mutter ist gesetzlich noch verheiratet mit meinem Vater. Ach so, jetzt verstehe ich. Jetzt entschuldige bitte. Ja, weil diese Scheidung ist ja nicht durch. Ja, okay, alles klar. Ja, genau. Mhm. Und meine Mutter hat ihm vom Anfang an gesagt, dass sie keine Frau ist, die man heiratet. Also die würde ihn niemals heiraten, damit ich hier bleiben kann. Mhm. Und das hat er auch akzeptiert, wollte aber trotzdem mit dir zusammen sein. Wo haben die sich denn kennengelernt? Die haben sich in einem Café zufällig getroffen. Ich bin jetzt nicht so gut informiert über die politischen Verhältnisse im Senegal. Sind die so schlimm, dass man Asyl anerkannt bekommt hier? Nein, eben nicht. Also er ist Wirtschaftsflüchtling. Mhm. Also das heißt, dass es ihm geht es dort nicht so schlecht. Nur halt hat er halt gedacht, er will halt so nicht leben. Also er hat halt nicht viel Geld dort und ist halt nach Deutschland gekommen, weil er hier dachte, er findet hier vielleicht eine Arbeit, kann vielleicht Geld nach Hause schicken und so. Mhm. Wie ist er hierher gekommen? Mit Schiff und eine lange, lange Reise. Schiff? Woher? Also welche Schiff Route? Halt, was? Welche Route mit dem Schiff? Übers Mittelmeer? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht, okay. Mhm. Das weiß ich nicht, aber ich weiß halt, wie man es im Fernsehen sieht, so mit vollbesetzten Schiffen und... Mhm. Ja, genau. So. Ja, genau, das ist eben das Problem, dass er Wirtschafts-, Flüchtling ist. Mhm. Und eigentlich jetzt nur noch hier geduldet würde. Und der hat sich jetzt auch in die Psychiatrie selbst eingewiesen. Mhm. Weil, also war dann in der Geschlossenen, damit er nicht ausgewiesen wird. Mhm. Weil er jetzt inzwischen eigentlich schon illegal hier ist. Weil er was? Weil er jetzt schon eigentlich schon illegal hier ist. Ja. Ich glaube halt, dass sie sich schon lieben, also meine Mutter und er. Und jetzt denken sie halt schon über eine Heirat nach. Mhm. Und meine Mutter will es jetzt eigentlich auch machen, weil ich glaube, die lieben sich halt echt. Das heißt, wenn sie heiraten, dann kann er auch hier bleiben. Ja, genau. Ohne Probleme. Dann ist die Sache gelaufen. Mhm. Genau. Das ist aber halt ein bisschen schwierig, weil er hat keine Papiere. Weil es ist ja so, dass er kommt aus einem, also er ist Wirtschaftsflüchtling. Mhm. Und wenn er da Papiere hätte, würde er sofort zurückgeschickt werden. Mhm. Und deswegen hat er keine Papiere. Und man braucht ja Papiere, um heiraten zu können. Mhm. Und das ist aber nur ein großes Problem. Wie geht denn sowas? Also die Papiere würde er in der Botschaft kriegen. Mhm. Und die Botschaft würde ihm auch die Papiere geben? Das ist es eben. Wenn er in diese Botschaft gehen würde, wäre er ja quasi, also in seinem Land. Das heißt, die könnten ihn rein theoretisch festhalten in der Botschaft. Genau. Also es ist ein Dilemma, eine Zwickmühle. Wie löst man sowas? Das wissen wir selbst noch nicht. Mhm. Zudem kommt ja noch, dass die Scheidung mit meinem Vater noch nicht durch ist. Mhm. Jetzt rufst du mich an. Warum rufst du mich genau an? Weil ich nicht so genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Mit der Tatsache, dass deine Mama diesen Mann liebt und eventuell heiraten möchte. Genau. Ich toleriere ihn, aber es ist halt irgendwie öffentlich, also gesellschaftlich ist es auch überhaupt nicht akzeptiert. Was heißt das konkret? Er ist jünger als meine Mutter. Wie alt ist er? Das weiß ich nicht genau. Also er ist, glaube ich, so 4 Jahre jünger, nicht viel, aber halt ein bisschen jünger als meine Mutter. Wie alt ist denn deine Mutter? Meine Mutter ist 51. Also ich weiß nicht genau, wie viel jünger er ist. 4, 5 Jahre, so würde ich sagen. Also, ja gut, das ist ja nun nicht so ganz schlimm. Aber was meinst du mit, es ist nicht gesellschaftlich akzeptiert? Sie können ja nicht rausgehen, einfach so. Ihr könnt nicht rausgehen? Ja, das ist alles so geheim gehalten. Warum? Weil es ist, er ist schwarz, er ist jünger, meine Mom ist jetzt auch nicht gerade so die Jüngste, nicht mehr. Na gut, aber wenn du sagst, die trennen maximal 4, 5 Jahre, das ist ja nun kein großer Unterschied. Wenn der jetzt 20 wäre, dann kann ich ja verstehen, wenn sie 50 ist, dass man da ein bisschen guckt, aber wohnt ihr denn auf dem Land? Nee, also vor Ort. Mhm. Und das tuschelt aber man, wenn eine Frau mit einem Schwarzen geht? Auf jeden Fall, ja. Mhm. Und das ist halt alles nicht so einfach. Mhm. Und deswegen. Weißt du, Maria, ich würde an deiner Stelle, du hast gerade zu mir gesagt, du glaubst deiner Mutter, dass sie ihn liebt. Mhm. Beziehungsweise ich weiß es eigentlich. Du weißt es. Gut, dann ist ja eigentlich der Fall klar. Dann musst du ja komplett an der Seite deiner Mutter stehen und sie unterstützen. Ja, tue ich auch. Nur es ist halt ein bisschen schwierig für mich selbst. Wenn sie ihn heiraten würde, wenn es jetzt, ich weiß auch nicht, wie sie es schaffen wollen, aber wenn sie es schaffen, dann ist es einfach so, dass er muss dann 5 Jahre hier wohnen. Mhm. Und da würde halt auch immer jemand kommen und kontrollieren, ob das nicht irgendwie ein Schwindel ist und sowas. Mhm. Und das, dann hätten die jetzt dauerhaft, also einmal im Monat circa Besuch. Okay, das kann dir ja eigentlich wurscht sein. Das ist ja für die beiden eher belastend. Ja, aber ich weiß halt einfach nicht auch, wie ich damit umgehen soll. So. Wie denn? Womit denn genau umgehen? Also die Frage ist jetzt, akzeptierst du die Liebe? Wenn du sagst ja, dann ist ja schon mal die größte Hürde genommen. Ja, so auf jeden Fall. Und wenn du sagst, ich nehme denen das auch ab und das ist nicht irgendeine Trickserei oder meine Mutter fällt ja nicht auf irgendeinen Schwindler rein, der einfach nur hier in Deutschland wohnen will, wenn das alles ausgeräumt ist und du den Typ auch nett findest, hast du denn auch einen guten Draht zu dem? Also einen guten Draht würde ich jetzt nicht sagen. Also wir reden ein bisschen, aber halt nicht so wirklich viel. Mhm. Aber er ist echt sympathisch, er ist nett und er ist auch öfter hier, also er ist auch jetzt gerade hier. Mhm. Und ich bin immer noch nicht so ganz sicher, Maria, ob du das wirklich hundertprozentig deiner Mutter abnimmst, dass sie ihn liebt. Nein, das nehme ich ihr schon ab. Was nur die Sache ist halt immer, man weiß nicht, ob er doch irgendwie ein verdammt guter Schauspieler ist. Mhm. Also du nimmst ihm vielleicht nicht genau ab, ob er deine Mutter liebt. Das ist das Problem. Deine Mutter liebt ihn schon. Mhm. Und da ist doch irgend so ein Restverdacht, dass er deine Mutter vielleicht instrumentalisiert, weil er durch sie ein Tor nach Deutschland kriegt, ja. Genau. Mhm. Ja, das verstehe ich. Da wäre ich auch skeptisch bis zum geht nicht mehr. Ja, genau. Und ich weiß halt auch nicht, wie das jetzt enden würde, wenn sie heiraten würde. Mhm. Wenn, vor allem, weil mein Dad halt auch extrem was dagegen hat. Ja gut, aber da hat er nichts zu sagen. Und letztendlich ist es die Entscheidung wie deine Mutter. Das muss sie für sich sehen, ob der das ernst meint. Ja, da wirst du als Tochter sowieso, selbst wenn du jetzt sehr skeptisch wärst und kritisch und sie will es, wirst du ihr das nicht ausreden können. Vielleicht fällt Nein, also meine Mutter hat auch immer, also das muss ich dazu sagen, meine Mutter hat immer gesagt, Kinder gehen vor. Mhm. Also ich habe auch einen älteren Bruder, der ist aber auch einverstanden damit. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr gut aufgewachsen, ich hatte eine schöne Kindheit, meine Eltern sind beide wunderbare Menschen. Mhm. Und wenn ich meiner Mutter sagen würde, ich habe was dagegen, ich möchte das nicht, dann würde sie das für mich beenden. Okay, das solltest du vielleicht so in diesem Moment nicht so sagen, weil da gibt es ja auch keinen Grund für. Aber du kannst deiner Mutter schon sagen, guck ihn dir genau an. Ich Maria, bin nicht so ganz sicher, ob das, ob sein Herz dir die Wahrheit sagt. Ich meine, das glaubt ihm irgendwo schon, aber es ist halt immer so ein Hintergedanke, was wenn nicht. Mhm. Weil es könnte jetzt sein, wenn sie heiraten und dann entpuppt sich der als... Mhm, kann sein. Ja, ja. Mehr als darauf hinweisen kannst du nicht. Dass sie einfach den Blick geschärft kriegt und sie auch mitkriegt, dass du da schon... Du bist offen und du bist tolerant, aber du bist halt auch offenen Auges für den Missbrauch, der da passieren könnte. Mhm. Mehr kannst du eigentlich gar nicht machen. Mehr kannst du gar nicht machen. Okay. Ja. Aber ich verstehe dich auch, ich werde auch skeptisch. Also es gibt so viele üble Geschichten, wo dann geheiratet wird und hinterher ist es die Hölle und die Frauen fühlen sich ausgenutzt und nur benutzt, damit man hier nach Deutschland kommen kann. Aber es ist eben nicht immer so. Das ist halt das Schwierige. Ja. Da muss man halt genau hingucken. Ich würde auch noch an deiner Stelle versuchen, den Typ noch näher kennenzulernen. Intensiver mit dem zu reden. Weil ich mich irgendwie so distanziere so ein bisschen. Ja, da solltest du dich... Wenn er hier ist, ja, da solltest du vielleicht mal ein bisschen... über den Schatten springen und dich ein bisschen mit dem beschäftigen. Okay. Ne, je mehr du von dem weißt und je mehr du Eindruck von dem hast, desto fundierter kannst du ja auch etwas über den Aussagen deiner Mutter gegenüber. Ja. Geh es mal so an. Es gibt da, glaube ich, jetzt keinen großen, ganz fulminanten Rat, als so, wie ich es dir gerade gesagt habe. Okay, ja. Auf das alles gut geht, Maria. Okay, danke. Tschüss, ciao. Schönen Abend. Danke dir auch, tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.33 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema, ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die sich körperlich entstellt fühlen, obwohl sie es objektiv gar nicht sind. Und auch mit Leuten, die wirklich entstellt sind aufgrund einer schweren Erkrankung oder vielleicht einer verfuschten Operation. Und natürlich mit Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen, weil sie etwas getan haben, wofür sie sich sehr schämen. Vielleicht habt ihr etwas getan, wofür ihr euch sehr schämt und deshalb sagt, ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen. Oder ich möchte auch gerne noch mit Leuten sprechen, die eine große Schuld auf sich geladen haben, einen großen Fehler gemacht haben und deshalb sagen, ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen. Wenn das für euch zutrifft und ihr das gerne erzählen wollt und ihr wollt, dass wir darüber sprechen, dann meldet euch dann am besten schon mal per Mail domian@wdr.de. Stichwort, ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen. Unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hier ist Marvin, 15 Jahre alt. Guten Morgen, Marvin. Ja, hallo Domian. Hallo Marvin. Um was geht's bei dir? Ja, erstmal ein großes Lob. Ich finde es gut, was du machst, so von der Arbeit her. Dankeschön. Du nimmst den Menschen wirklich, denke ich mal, große Probleme ab und ja, und hilfst ihnen wirklich bei der Linderung, sagen wir es mal so. Ich freue mich, dass du sagst. Vielen, vielen Dank. Mein Thema ist etwas rausgesprungen, sagen wir es mal so. Es geht um das Thema Scientology. Scientology? Aha. Genau, damit hast du ja schon öfters was zu tun gehabt. Wobei, in der letzten Zeit wird gar nicht mehr so viel über Scientology gesprochen. Eine Weile war das mal ein großes. Ja, alles sehr beruhigt. Ja, ja, eine Weile war das mal ein großes Thema. Wir haben auch in dieser Sendung schon oft drüber gesprochen. Ich hatte auch mal einen hochrangigen Aussteiger von Scientology hier, der hochinteressante Sachen aus dem Hintergrund erzählte. Aber jetzt erstmal zu dir. Warum Scientology? Ich interessiere mich für das Thema, seitdem wir das halt an der Schule behandelt hatten. Mhm. Und keine Ahnung, ich interessiere mich generell für Glaubensgemeinschaften oder Sekten eigentlich sehr. Und ich kenne die Hintergründe, ich kenne das alles mit diesen Xeno-Alien-Geschichten-Quatsch und ich würde es trotzdem gerne mal ausprobieren, weil es gibt halt Menschen, die sagen, danach hast du Erfolg, also in der ersten Zeit. Mhm. Und es muss ja irgendwas dran sein. Du bist aber nicht von Mitgliedern von Scientology angesprochen worden. Ich? Nein. Ich war zwar mal drin gewesen in deren Kirche in Anführungsstrichen oder ich habe auch dieses eine Buch, dieses berühmte Buch von dem Hubbard, aber nein, das nicht, nee. Es resultiert irgendwie so aus einer Neugierde an ja religiösen, spirituellen Gruppierungen. Genau. Ja. Welche interessieren dich noch außer Scientology? Die Zeugen Jehova zum Beispiel, die allgemeine christliche Kirche, also. Gehörst du denn auch einer Gruppierung an von der Familie aus? Nein, gar nicht. Bist du auch nicht? Du bist auch nicht in irgendeiner Weise religiös erzogen worden? Nein, gar nicht. Also eher nicht dagegen, aber sehr distanziert zum Thema, sagen wir es mal so. Deine Eltern sind nicht Mitglied einer Kirche? Nein, ja? Gar nicht. Das ist interessant, weil meine Generation, wir sind alle in Familien reingeboren, wo das ganz normal war, dass die Eltern in der Kirche waren und wir selbst sind dann auch in die Kirche gegangen, wir jüngeren Leute. Ja. Aber jetzt gibt es eine andere Generationsphase in deinem Fall, wo die Eltern gar nicht mehr dazugehören irgendwo und den Kindern das dann freistellen irgendwann, was sie machen wollen. Ist das bei dir so? Sagen die Eltern, komm, such dir irgendwas aus, was du gut findest? Darüber haben wir noch nie so gesprochen, sagen wir es mal so. Also ich sage es mal so, ich habe noch nicht die richtige Religion für mich gefunden, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist meins. Mhm. Aber die Fragen werden definitiv dadurch beantwortet. Es gibt immer Aspekte, wo ich sagen würde, ja, okay, das ist wirklich der Sinn des Lebens, nicht der Sinn des Lebens, aber das könnte halt die Antwort auf die Frage sein. Mhm. Aber es gibt auch wieder Sachen in der Religion oder in der Sekte oder was auch immer, wo man wirklich sagen kann, nein, das ist Schwachsinn, das ist. Nun hast du dir gerade da zwei Gruppierungen ausgesucht, die ja nur wirklich sehr krude sind und sehr krass teilweise sind und sehr verrückt in der Ideologie, sagen sogar sehr schlimm in der Ideologie. Wie erklärst du dir das oder erklär mir das mal, was dich da an Scientology, die ja auch eine ganz komplizierte und merkwürdige Theorie haben, was dich daran so fasziniert? Also die Faszination kam durch den Unterricht. Wir haben halt das Thema Sekten gehabt, Unterricht, und ich weiß nicht, wir hatten halt uns diesen ARD-Spielfilm angeguckt zum Thema Scientology, also bis nichts mehr bleibt, heißt der. Mhm. Und ihr Kollege hat gesagt, es hat mich eher bestärkt, aber ich will es nicht so sehen. Es hat quasi das Interesse in mir geweckt zu dem Thema. Also ich kann dir nur so grob eine Einschätzung sagen, dass ich glaube, dass man, wenn man sich dieser Gruppierung anschließt, dass man sich eine Gehirnwäsche unterziehen muss, dass man kein freier Mensch mehr bleibt, dass man in großer Abhängigkeit zu diesen Menschen gerät und die letztendlich nur eines haben wollen, nämlich dein Geld und die Macht über deine Psyche. Das finde ich das Erschreckende. Und die dich, und die dich einpacken in Regeln, genauso bei den Zeugen Jehovas. Du hast ganz feste Muster, in denen du dich nur bewegen darfst. Und letztendlich, finde ich, versklaven diese ideologischen Gebäude die Menschen. Ich finde die Religionen am interessantesten, die den Menschen die größte Freiheit lassen. Und wo man das. Also ich muss sagen, ich habe mir bei den Zeugen Jehovas einen Vortrag angehört zum Thema, welches die wahre Religion. In diesem Vortrag wurde in den ersten Sätzen klargestellt, jede Religion, die nicht mit der Bibel erschaffen wurde, ist unwahr. Mhm. Ja, die akzeptieren ja auch keine andere Religion. Die akzeptieren ja keine. Ich fand das schrecklich, weil damit sind so viele Millionen Menschen, Milliarden Menschen im Unrecht, wenn man es so sagen würde. Mhm. Ja, du kannst sie entlarven an so ganz simplen Sachen. sehr gut beobachtet. Da siehst du schon, was für ein Quatsch und Schwachsinn das ist. Und wenn du dich weiter hinein vertiefst, ich habe jetzt gerade diese ganze Scientology-Geschichte nicht mehr so im Kopf, wenn du dich da in die Details versenkst, entschuldige, das haben sich alles Menschen ausgedacht, das ist alles ein theoretisches Konstrukt, dem man sich unterordnen muss. Und das ist das Schlimme. Klar. Und du wärst natürlich für die ein gefundenes Fressen. Mit 15 Jahren könnten die dich wunderbar, die würden dich mit Kusshand aufnehmen und können dich formen, genauso wie die das wollen. Und hinterher kommst du nicht mehr aus den Klauen raus. Gibt es denn vielleicht noch eine andere Richtung, die dich auch interessiert? Du hast gerade von den christlichen Kirchen etwas... Es gibt viele Religionen, eigentlich interessiert mich jede Religion. Also ich würde mich mit jeder Religion auseinandersetzen. Ja, dann mach das doch. Mach's doch erstmal so, ja, dann mach's doch erstmal so rein theoretisch. Lies doch mal viel darüber, guck dir Filme an. Und ich glaube, dass du nach einer gewissen Zeit selbst so ein Gefühl für richtig und falsch bekommen wirst, wenn du dich gut informierst und wenn du dich vor allen Dingen mit vielen Religionen auch beschäftigst. Lies, guck dir ganz viele Sachen an. Okay. Steckt denn dahinter so eine Sehnsucht danach, dass es vielleicht etwas gibt wie einen Gott? Das ist eine gute Frage, darüber habe ich mir schon oft Gedanken gemacht. Es ist vieles möglich, sagen wir es mal so. Ich habe auch schon den Gedanken gehabt, dass wir quasi einfach nur, dass es quasi eine höhere Spezies gibt und wir sind quasi einfach nur ein kleines Experiment. Also kennen Sie zum Beispiel den Film Men in Black? Ja, klar. Und da gab es mal so eine kleine Szene, wo so eine Mini-Weltkugel war, wo der mit seinem kleinen Finger reingestupst hat. Mhm. Und wenn wir das werden, das ist, keine Ahnung, also das wäre schon cool, wenn es wirklich Antworten gäbe, aber eigentlich hat keine Religion die wirkliche Antwort, würde ich sagen. Nein, das ist genau die Erkenntnis. Es hat keine Religion die Antwort, die einen überzeugt, von der man sagt, wow, das ist es. Du kannst ja höchstens vielleicht Wahrheiten aus den verschiedenen Religionen heraussuchen, wo du denkst, das könnte vielleicht die richtige Spur sein. Aber es gibt nicht die Wahrheit und den Satz, alle Religionen, die dir das versprechen, sei auf der Hut. Das sind Lügner und die wollen nur eins. Die wollen deine Seele und deine Psyche haben. Die besten Religionen versprechen gar nichts. Die basieren auf kompletter Freiwilligkeit und es gibt keine Gebote und keine Heilsversprechungen. Das sind die besten Religionen, die in diese Richtung gehen. Lieber Marvin, das führt, glaube ich, ein bisschen weit hier für unsere Sendung, darüber zu sprechen. Aber das ist natürlich interessant in dem Alter, wenn man sich dann damit beschäftigt, dann stellt man viele Fragen. Ja, klar. Also in Sachen Scientology bitte vorsichtig. Vorsichtig okay. Und lies ganz viele Sachen und lies auch die kritischen Sachen. Es gibt so viel Ich habe sehr viele Bücher schon zum Thema gelesen und sowohl die kritischen als auch Bücher von Scientology direkt. Mhm. Lies mal Bücher von Aussteigern, dann wird dir übel. Ja, das habe ich auch schon. Das ist wirklich erschreckend. Okay. Mein Lieber, such weiter und ich wünsche dir, dass du irgendwann eine gute Spur findest auf deiner Suche und dass du so für dich auch deinen Weg dann machen kannst. Okay. Alles Gute. Dann Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss, Marvin. Und noch eine schöne Nacht. Ne? Dankeschön. Tschüss. Ciao. Okay, tschüss. Hier ist Carsten, 33. Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Domian. Hallo Carsten, um was geht's? Also ich habe das Problem mit meiner Ex-Freundin, widerwillens noch Sexualleben. Ich habe mich verstanden. Mit dem Sexualleben. Hallo? Ja. Mit dem Sexualleben hast du Freundin. Ja, hast du Probleme? Ex-Freundin. Mit der Ex-Freundin. Genau, weil es Widerwillen ist. Also wir sind 9 Jahre zusammen gewesen, sind seit einem halben Jahr auseinander, wohnen aber noch zusammen. Oh, das ist aber schwierig. Das ist sehr schwierig, ja. Warum wohnt ihr noch zusammen? Na, finanzielle Lage zur Zeit. Das ist bei mir das eigene Schief gelaufen jetzt in letzter Zeit. Da ich jetzt, bin Berufskraftfahrer vom Beruf. Ja. Musste jetzt im Januar meinen Führerschein abgeben, punktevoll. Warum? Was hast du gemacht alles? 8 Punkte. Ja. Ja, seit 98 irgendwann die alten Punkte mal mitgezogen und halt Punkte jetzt voll. Was hast du denn angestellt, dass so viele Punkte kamen? Ja, naja, mal ein bisschen zu schnell auf der Bundesstraße gewesen mit einem LKW und dann mal Handy am Ohr, was man so halt nicht machen sollte, ne? Okay, gerade als Berufskraftfahrer sollte man das... Ja, aber ich sag mal so, die Punkte haben sich ja nicht angesammelt in 2 Jahren, die haben sich seit 98 angesammelt. Ich hab noch in den zwei Jahren immer mal wieder ein Punkt dazu halt, das war ja... Keine Entschuldigung, ich fahre seit 100 Jahren Auto, hab keinen einzigen Punkt. Nur so viel dazu, aber egal, ja, erzähl mal weiter. Jetzt noch was zu den ganzen Punkten. Von den ganzen Punkten sind alle bloß mit LKW, gar nur eins mit dem PKW. Ja, das macht sie auch nicht besser. Ja. Gut. Aber jetzt also, zu deiner Beziehung. Jetzt zum Thema, genau. Mhm. Ich habe sie mit 16 kennengelernt. Mhm. Hab sie eigentlich aus dem Loch rausgeholt, also sie hat als Kind in ihrer Kindheit nichts gehabt. Also Eltern, Alkoholiker etc. Mhm. Führerschein bezahlt, alles drum dran. So, hab vor einem halben Jahr von einem Freund erfahren, dass sie mich halt mehrfach betrogen hat. Mhm. So, daraufhin habe ich halt natürlich Beziehungen beendet, das für mich absolutes No-Go ist. Mhm. So, war dann auch schon an Wohnungssuche, so, und dann kam das halt mit dem Führerschein noch dazu und hat sie mir das halt angeboten, weil MPU kostet auch Geld und tralala und 600 Euro Arbeitslosengeld, sage ich mal, ein bisschen Geld weglegen für den Führerschein, dass man den in einem halben Jahr dann auch wieder hat. Dann hat sie dir angeboten, dass du da wohnen bleibst. Genau, dass ich dann halt, dass man so leben mit den Kosten halt, wie wir es bisher auch gehabt haben. Mhm. Aber ich sagte, okay, alles kein Problem, ich schlafe auf dem Sofa. So, hat dann auch in 2 Monaten, dann hatte ich meine Ruhe, da hat sie auch 2 Freunde gehabt, hat jeweils 1 Monat gehalten, die Beziehung. Mhm. Wo sich das schon bestätigt haben, was meine Freunde so zu mir gesagt haben. Also sie hatte einen Freund, während du auch noch mit ihr zusammen gewohnt hast. Und der Freund war auch immer wieder, die waren in der Wohnung, die Freunde. Nee. Die haben sich auswärts geworfen. Das war vorhin schon Kompromiss. Also die haben sich dann hat sie halt bei ihm geschlafen. Ach so. War mir auch ganz recht. Ich habe auch dann auch zu Hause auf Deutsch gesagt meine Ruhe gehabt. Habt ihr eigentlich ein Kind auch? Oder ja, Kinder? Genau. Ja, die kleine 6 Jahre, das macht das Ganze noch schwieriger. Ah ja, das macht es wirklich noch viel schwieriger. Ja, zumal das auch Wunschkind war damals und nicht irgendwie mal auf Deutsch sagt, Unfall, ne? Okay, so, erzähl mal weiter. Jetzt wie gesagt, ich habe die Beziehung beendet. So, hatte dann, wie gesagt, 2 Monate meine Ruhe, wo sie da ihre... Ja, ja, das Freund war schon. ...hatte in der Zeit. Ja. So, danach war das beendet. So, dann sie zieht ja jetzt... Jedes Wochenende zieht sie ja in ihre Stammdiskothek, kommt nachts 3, 4 nach Hause. Mhm. Dann stand sie einmal vor mir und meinte wo dann so, versucht wach zu machen, ey, ich will jetzt mit dir schlafen und ich will jetzt und komm, ich will jetzt und hab dich nicht so, das ist ja ein bisschen Sex und so. Und da ihr das klar gemacht, ich sage, du Mädel ist nicht. Mhm. Ich sage, für dich mag das bloß Sex sein. Ich sage, für mich sind da 9 Jahre. Ich sage, im Kopf her hasse ich dich vielleicht, aber im Herzen habe ich vielleicht irgendwas noch für die Übel drauf. Mhm. Ne? So, sie war sie angetrunken, ja, ne? Ja, stark. Mhm. Also, immer. Okay, sie steht vor dir und will Sex haben. Und du sagst du nein genau. Ich hab mich darauf rumgedreht. Mhm. So, dann war 5 Minuten Ruhe, ich war ja schon fast wieder im Tiefschlaf sozusagen. Also muss sie sich wohl entkleidet haben in der Zeit. Mhm. So, und hat sich dann halt auf mich gesetzt. So, und dann mit ihr hat sich halt mit ihrem Geschlechtsteil an mich gerieben, so. Darauf habe ich so weggestoßen, so. Das ist das erste Mal noch gut gegangen. Mhm. So, und das zweite Mal hatte ich dann aber im Bett geschlafen. Das war aber schon wahrscheinlich auch mein Fehler. Und in 9 Jahren, sage ich mal, Beziehungen hat sie auch ein bisschen Sexspielzeug angesammelt. Mhm. So, und da war ich halt auch wieder im Tiefschlafen, wenn sie wohl um 3 und 4 nach Hause gekommen sind. Und dann, ja, sah sie wieder auf mich drauf. Mhm. Bloß diesmal waren die Arme hinten mit Handschellen am Bett fest. Deine? Ja, meine, weil sie ja wusste, dass ich das nicht wollte. Mhm. So, und darauf habe ich ihr halt angedroht, Mädel, pass auf, unterlasse das jetzt, und wir verlesen das hier alles. Hab ihr auch eine richtige Ansage gemacht, dass ich dann halt schon mit der Polizei gedroht habe, dass ich dann am nächsten Tag dann zur Polizei gehe. Und, hat sie dich losgemacht? Nein. Sie hat gesagt, kannst du gerne hingehen morgen, das glaubt dir ja sowieso keiner, dass ich dich vor Gewalt gehen würde, könnte ich den Spieß umdrehen. Das war ja auch dann immer mein Problem, wo ich gesagt habe, ich traue mich nicht zur Polizei zu gehen. Wenn ich jetzt sage, sie hat mich jetzt sexuell die Sachen, dass, ob das nun Vergewaltigung ist oder Belästigung ist, aber ich sag mal, wenn ein sexueller Akt. Wie weit ging es denn dann mit eurer Sexualität? Du liegst da gefesselt, sie will, sie sitzt auf dir. Kam es zum Geschlechtsakt? Es kam zum Geschlechtsakt. Moment, dass du da überhaupt eine Erektion bekommst in so einer Stresssituation? Erektion kam absolut nicht. Also auch kein Geschlechtsakt. Sagen wir so, mein Geschlechtsakt war erregt. Sie konnte damit auf Deutsch gesagt auch was anfangen, aber zum Kommen bin ich da absolut nicht, weil das hat mir absolut nicht gegeben. Moment. Aber du warst dennoch, du hattest eine Erektion. Nee, Erektion, ich bin nicht gekommen bei ihr. Also, Erektion ist nicht gekommen. Das heißt, du hattest ein steifes Ding. Genau. Ja, das verstehe ich. Moment. Das verstehe ich nicht, wie das funktioniert. Wenn du in einer solchen Stresssituation bist und voller Wut und Zorn, wie kriegst du dann einen irrigierten Penis? Ich sag mal so, das Draufsetzen alleine oder mit der Hand noch nicht, aber spätestens, sag ich mal, wenn es zum oralen Akt überging. Okay. Gut, also... sie hat ja da mit allen Mitteln auf... Das ist ja... sie hat es erst mit so einer Hand und sich draufgesetzt und rumgerieben, sag ich mal. Okay, das ist... Und da, jetzt auch, das war jetzt das zweite Mal. Einmal hast du sie weggestoßen, einmal warst du fest gefesselt mit den Armen. Ja. Gab es das nochmal? Ja. Also insgesamt dreimal bis jetzt. Und wie war das beim dritten Mal? Ja, immer das Gleiche, also... Hör mal. Immer mit dem, entweder war der Anschein oder sie hat sich dann richtig stark draufgesetzt auf mich. Wieso schmeißt du diese Handschellen nicht weg? Ja, wenn ich wüsste, wo sie ihr Zeug hinschmeißt. Wie war denn das, diese Situation, diese Aktion war doch dann irgendwann mal beendet. Sie muss dich dann doch wieder losgemacht haben. Ich sag mal so, die Sache ist seitdem soweit immer beendet, weil ich versuche dann immer am Wochenende irgendwie bei Freunden unterzubringen. Nein, die Aktion war irgendwann beendet. Wann und wie hat sie dich wieder losgemacht? Nach welcher Zeit? Nachdem sie befriedigt wurde. So, und spätestens in dem Moment hätte ich die Handschellen genommen, hätte sie zur Sau gemacht und die Handschellen wären in den Müll geflogen oder wohin auch immer. Was? Ja, zur Sau gemacht habe ich sie ja. Wie gesagt, sie hat das ja auch angedroht mit der Polizei und ich war wirklich davor, zur Polizei zu gehen. Ich habe auch mit Freunden darüber gesprochen. Hm. Aber wie gesagt, ich hatte wirklich Bammel davor, was ist, wenn ich das sage, so und so ist das stattgefunden und sie dreht den Spieß um und stellt mich hin, ich habe sie vergewaltigt. Hm. Wen glaubt man ja auf der Polizei? Und da, Junge, gesagt... Was ist denn da bei dir los im Hintergrund? Geht da eine Sirene? Ja, Feuerwehralarm wahrscheinlich. Ah, verstehe. Ja. Also ich hätte mittlerweile an der Stelle so einen Zorn auf diese Frau. Wie ist denn das bei dir? Ja klar, auch. Vor allen Dingen, denn, wie gesagt, dann ist es immer mit dem Zusammenleben schwierig. Ich versuche ja auch schon jetzt hier rauszukommen. Sei es sechs Kind oder so, das spielt ja keine Rolle, aber ich muss ja auch raus. Wie ist denn die Situation oder die Lage, dass du eine eigene Wohnung kriegst, bald? Ich sag mal so, momentan schwierig. Also momentan lebe ich von 600 € Arbeitslosengeld. Bemühst du dich denn um eine Wohnung? Du kriegst ja auch Zuschüsse. Ja, beantragt ist schon alles, ja. Aber ich warte auf einen Bescheid von Orge, weil so 600 €, da muss man erst überhaupt das beantragen und das beantragen. Ja, verstehe. Ja, verstehe. So, und dann Kautionsdarlehen etc. Wie ist denn so die Stimmung so dann im normalen Alltag, wenn ihr zusammen seid? Am Alltag sagen wir mal so, wenn jetzt nicht gerade das Kind im Weg ist, wo man so also sich auch erwachsen fällt, sag ich mal, dann geben wir uns eigentlich auch richtig groß aus dem Weg. Sie macht am Tag ihr Ding, ich mach mein Ding. Also Carsten, die allerbeste Lösung ist natürlich so schnell wie möglich da rauszukommen. Ja, das, was ich auch nicht verstehe, sie sagt ja auch, sie hat ja keine Gefühle mehr für mich. Aber ich bin ihr auch nicht egal. Und wenn sie mitkriegt, dass ich mit irgendwelchen anderen weiblichen Personen, irgendwie Facebook etc. schreibe, ist es auch schon so weit gekommen, dass sie dann halt richtig krasse Nachrichten an dem Mädel von mir schreibt. Ne? Also, ich weiß gar nicht, wie das bei der Polizei wäre, wenn du das so erzählst. Das ist mein Problem. Also wenn die mir da glauben würden, ich glaube, ich wäre schon dreimal dort gewesen. Mhm. Wir werden uns erstmal schlau machen. Sie hat mir ja richtig böse ins Gesicht, also sagen wir auf Deutsch gesagt, richtig fies ins Gesicht gegrinst und gesagt, geh doch hin, dir glaubt doch sowieso, kann man richtig verjuhalten, die lachen nicht aus. Wir werden uns jetzt mal im Hintergrund schlau machen, wie so da die rechtliche Situation ist in solchen Fällen und jetzt in deinem speziellen Fall auch für dich. Generell, Carsten, muss wirklich dein Bestreben sein, dass du diese Frau so schnell wie irgend möglich verlässt, also wirklich verlässt, auch aus dem aus der Wohnung rauskommst. Nur dann kann sich das wirklich entspannen. Dennoch bist du natürlich an sie gebunden wegen des Kindes. Ihr müsst ja da ein Arrangement finden, dass das Kind guten Zugang zu Vater und zur Mutter hat. Ja, klar. So, jetzt werden wir dich nochmal zurückrufen und uns mal schlau machen, wie das so rechtlich ist, Carsten. Gut. Okay? Alles klar. Dankeschön. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Alles klar. Bis dahin, ciao. Und hier ist Tinka. Tinka, stimmt das? Tinka, 32. Ja, genau, oh, stimmt. Das ist aber eine schlechte Leitung. Ich hoffe, dass wir reden können. Ja, ich hoffe es. Bist du im Auto? Ich bin jetzt im Auto, ja. Ah, daran liegt das. Sprichst du mit deiner Freisprechanlage? Ja, ich bin jetzt extra nochmal rausgefahren. Ja, sprichst du mit deiner Freisprechanlage? Ja. Könnte man das vielleicht ändern, wenn du eh rausgefahren bist? Technik, die begeistert. Ich kann es probieren, ja. Ja, das wär wesentlich besser, weil sonst quälen wir uns hier rum. Nimm mal das Telefon in die Hand. Besser. Ich glaube viel besser, Tinka. Was geht's denn bei dir? Ja, ich hatte ja schon vor einer gewissen Zeit mal angerufen. Ja, aber es geht einfach darum, dass ich einfach mal so mal über meinen Beruf quatschen wollte. Was hast du denn für einen Beruf? Ich bin Berufskraftfahrerin von Beruf. Ach so, du bist LKW-Fahrerin. Genau, ja. Ah, das ist ja toll. Und immer noch, glaube ich, ungewöhnlich, ne, für eine Frau. Es geht, also es werden immer mehr. Es werden immer mehr? Es werden immer mehr, ja. Also die Anfangszeit, so vor 11 Jahren, da habe ich noch nicht so viele gesehen, aber doch. Also ich achte immer so drauf, wenn ich auf Rastplätzen bin, auf großen Rastplätzen, wo viele LKW stehen, ich sehe da nie ein Mädel. Das sind alles Männer, die da in den Häuschen sitzen. Naja, so versteckt. Ja, vielleicht. Wir verstecken uns immer. Ja. Naja. Was glaubst du so prozentual, wie viele Frauen mittlerweile die dicken Brummis fahren? Oh, schwierig zu sagen, aber ich denke bestimmt schon so 60-70%, denke ich doch. So viele Frauen? Ja. 60-70%? Nee, das glaube ich nicht. Dann wär's ja mehr Frauen als Männer. Nee. Also ich denke, also ja doch, also so 60% garantiert. Naja, okay, nehmen wir das mal hin. Ich glaube. Ja, okay. Wieso hast du dich für diesen Beruf entschieden? Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich in meiner Jugendzeit, Kindheit, viel Mobbing durchgemacht hat, schlimmes Mobbing und wo ich mir dann einfach gedacht habe, jetzt machen wir mal ganz was anderes, wo keiner mitrechnet. Na, und dann habe ich einfach mal Klasse 2 gemacht und so, dass das auch mal jemand zu mir aufsieht und mal sagt, ey, das finde ich cool, was du da machst. Ja, das ist eine gute Motivation. Ja. Wie ist denn das so bei den anderen harten Jungs, die LKW-Fahrer? Wie seid ihr Frauen denn da angesehen? Es gibt welche, die sagen, geh mal besser wieder nach Hause, aber es gibt auch einige, die sagen, Hut ab. Irgendwo so, aber schon ganz cool eigentlich. Welche Strecken fährst du denn so? Also zurzeit fahre ich eine Nachtlinie. Ich starte immer abends von Menden aus. Fahre nach Meppen rauf ins Emsland. Und da brücke ich dann immer um und dann fahre ich wieder zurück nach Hagen und da kann ich dann die Brücken wieder runterschmeißen. Ah, also du bist jede Nacht unterwegs. Ich bin jede Nacht unterwegs und höre dich. Was ist für dich trotz der Begeisterung das Schwierigste an diesem Beruf? Das Schwierigste. Wahrscheinlich die Situation auf der Straße, ne, die immer aggressiver wird. Ja, es gibt viele Pkw-Fahrer, die doch sehr gehässig sind teilweise. Aber Das sagen natürlich. LKW-Fahrer, die ich wollte gerade sagen, die viele PKW-Fahrer sagen das umgekehrt von den LKW-Fahrern. Aber es gibt ja definitiv immer mehr LKW auf der Straße. Aber mal umgekehrt, was ist denn besonders toll für dich an diesem Beruf? So große Lasten einfach zu bewegen. Also ich meine, das ist jetzt, ne, 40 Tonnen, das ist jetzt quasi ein Klacks für mich. Ja. Ich habe vor, ich habe vor 5 Jahren circa, 4-5 Jahren habe ich Schwertransport gefahren. Also große Faszination für große Autos. Liebe Tinker, ja. Die Sendung ist vorbei. Allzeit gute Fahrt. Schön, dass wir kurz gesprochen haben. Okay, komm gut an und alles Gute. Tschüss. Danke schön. In der Technik, Volker Thake. Schönes Wochenende. Bis dann. Bis morgen.